sonst umsonst. Nichts ist es spät und frühe, alle meine Mühe, mein Sorgen ist umsonst, mein Sorgen. Mit seinen Sachen nach seinem